21. Gesang von Die Ilias. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Ilias von Homer. 21. Gesang. Achilleus stürzt einer Schar Troer in den Skamandros mit dem Schwerte nach. 12 Lebende fesselt er zum Sühnopfer für Patroklos. Den getöteten Lykaon hineinwerfend höhnt er, dass der Stromgott nicht rette. Auch den Asteropäos, eines Stromgottes Sohn, welchen Skamandros erregte, streckt er ans Ufer und höhnt der Stromgötter. Skamandros gebeut ihm, außer dem Strome zu verfolgen. Er verspricht's, doch in der Wut springt er wieder hinein. Der zürnende Strom verfolgt ihn ins Feld. Jener, von Göttern gestärkt, durchdringt die Flut. Als Skamandros noch wütender den Simois zu Hilfe ruft, sendet ihm Here den Hephaistos entgegen, der das Feld trocknet, dann ihn selber entflammt, des jammernden Gebeut Here zu schonen. Ares und Aphrodite von Athene besiegt, Phöbos dem Poseidon ausweichend, Artemis von Here geschlagen, Hermes die Leto scheuend. Rückkehr der Götter. Priamos öffnet den Flüchtigen das Tor. Den verfolgenden Achilleus hemmt Agenor. Dann, in Agenors Gestalt fliehend, lockt Apollon ihn feldwärts, indes die Troer einflüchten. Als sie nunmehr an die Furt des schön hinwallenden Xanthos kamen, des wirbelnden Stroms, den Zeus, der Unsterbliche, zeugte, dort auseinander sie trennend, verfolgt er jen ins Gefilde, stadtwärts, wo die Achaier dahergescheucht sich ergossen, erst den vorigen Tag vor der Wut des strahlenden Hektors. Hier flohn jene nunmehr angstvoll, doch es hemmte sie Here, dickes Gewölk vorbreitend den Flüchtigen. Aber die andern, hingedrängt an des Stroms tiefstrudelnde Silbergewässer, stürzten hinab mit lautem Getös, und es rauschten die Fluten, daß die Gestad umher laut halleten. Rings mit Geschrei nun schwammen sie hiehin und dorthin, umhergedreht in den Wirbeln. Wie vor des Feuers Gewalt sich ein Schwarm Heuschrecken emporhebt, hinzufliehen in den Strom, denn es flammt unermüdetes Feuer. Plötzlich entbrannt im Gefild und sie fallen gescheucht in das Wasser. So vor Achilleus ward dem tiefhin strudelnden Xanthos voll sein rauschender Strom von der Rosse Gewirr und der Männer. Aber der göttliche Held ließ dort die Lanz an dem Ufer, auf Tamarisken gelehnt, und stürzte sich, stark wie ein Dämon, nach, sein Schwert in der Hand, und entsetzliche Taten ersann er. Rings nun schlug er umher, und schreckliches Röcheln erhub sich unter dem mordenden Schwert, und gerötet von Blut war das Wasser. Wie vor dem ungeheuren Delphin die anderen Fische, fliehend die Buchten erfüllen des wohlanlandbaren Hafens, bange gedrängt, denn grässlich verschlingt er, wen er erhaschet. So die Troer voll Angst in des furchtbaren Stromes Gewässern, flohen sie unter die Bocht. Als drauf vom Ermorden die Händ ihm starreten, wählt er annoch 12 lebende Jünglinge im Strome, abzubüßen den Tod des Menötiaden Patroklos. Diese zog er heraus, betäubt wie die Jungen der Hindin, band dann zurück die Hände mit wohlgeschnittenen Riemen, welche sie selbst getragen um ihre geflochtenen Panzer, gab sie darauf den Genossen hinab zu den Schiffen zu führen. Wieder hinein dann stürzt er, nach Mord und Gewürge sich sehnend. Jetzt begegnet ihm Priamos Sohn des Dardanionen, der aus dem Strom aufstrebte, Lykaon, den er vor dem selbst, weggeführt mit Gewalt von des Vaters fruchtbarem Obsthain, einst in der Nacht ausgehend, es schnitt mit dem Erze der Jüngling, wildernder Feigen Gespross zum Sesselrande des Wagens, doch unverhofft ihm nahte zum Weh der edle Achilleus. Damals sandt er in Lemnos bevölkerte Stadt zum Verkauf ihn, führend im Schiff, und den Wert bezahlte der Sohn des Jason. Dorther löste sein Gast Eetion, Herrscher in Imbros, ihn sehr teuer erkauft, und sandt ihn zur edlen Arisbe. Heimlich schlich er von dannen und kam zum Palaste des Vaters. 11 der Tage nunmehr erfreut er das Herz mit den Seinen, wiedergekehrt aus Lemnos. Doch jetzt am 12. von Neuem gab in Achilleus Hand ihn ein Himmlischer, welcher bestimmt war, ihn zum Ais zu senden, wie sehr ungern er dahin ging. Als ihn jetzo erblickte der mutige Renner Achilleus, ihn, der entblößt von helme, von schild und lanze daherkam, alles hat er zur erde gelegt, denn ermattet von angstschweiß strebt er empor aus dem strom, und kraftlos wankten die kniee. Unmutsvoll nun sprach er zu seiner erhabenen Seele: Weh mir, ein großes Wunder erblick ich dort mit den Augen. Ganz gewiß nun werden die edelmütigen Troer, die ich erschlug, von neuem aus nächtlichem Dunkel hervorgehen. So wie jener auch kommt, entflohn dem grausamen Tage, der in die heilige Lemnos verkauft ward, aber ihn hielt nicht wogend das graue Meer, das viele mit Zwang zurückhemmt. Aber wohlan, nun soll er die Spitz auch unserer Lanze kosten, damit ich erkenn in meinem Geist und vernehme, ob er so gut auch von dannen zurückkehrt oder ihn endlich hält die ernährende Erde, die selbst den Tapferen festhält. Also dacht er und stand, ihm nahte jener voll Schreckens, seine Kniee zu rühren bereit, denn er wünschte so herzlich noch zu entfliehn dem grausamen Tod und dem schwarzen Verhängnis. Siehe, den ragenden Speer erhob der edle Achilleus, ihn zu durchbohren bereit, doch er eilt und umfasst ihm die Kniee, hergebückt, und der Speer, der ihm hinsaust über die Schultern, stand in der Erd und lechzt im Menschenblute zu schwelgen. Aber mit einer Hand umschlang er ihm flehend die Kniee, und mit der anderen hielt er die spitzige Lanz unverrückt ihm. Laut nun fleht er empor und sprach die geflügelten Worte: Flehend umfass ich dein Knie, erbarme dich meiner, Achilleus. Deinem Schutz ja ward ich vertraut, drum scheue mich, edler, denn bei dir zuerst genoss ich die Frucht der Demeter, jenes Tags, da dein Arm mich ergriff in dem fruchtbaren Obsthain und du fern mich verkauftest, getrennt von Vater und Freunden nach der heiligen Lemnos und 100 Stiere gewannest. Jetzo löst ich mich dreimal so hoch. Der 12. der Morgen leuchtet mir erst, seitdem ich in Ilios Mauern zurückkam, viel gequält, und wieder hat dir in die Hand mich gesendet böses Geschick. Wohl muß ich dem Vater Zeus ja verhaßt sein, der dir wieder mich gab und für wenige Tage gebar mich meine liebende Mutter Laotoe, Tochter des Greises Altes, welcher im Volk der streitbaren Leleger herrschet. Pedasos, luftige Burg, an Satnioes Ufer bewohnend. Dessen Tochter war Priamos Weib nebst vielen der andern und zween Söhne gebar sie. Doch du willst beid uns erwürgen, jenen im Vordergefecht fußwandelnder Kämpfer bezwangst du, ihn, den Held Polydoros, mit spitziger Lanze getroffen, und mein harrt das Verderben allhier nun. Nimmer, ja hoff ich, deiner Hand zu entfliehn, nachdem mich genähert ein Dämon. Eines verkünd ich dir noch, und du bewahr es im Herzen. Töte mich nicht, denn ich bin kein leiblicher Bruder des Hektor, welcher den Freund dir erschlug, so sanft gesinnt und so tapfer. So dort flehte zu jenem des Priamos edler Erzeugter, jammernd empor, da erscholl die unbarmherzige Stimme: Törichter, nicht von Lösung erzähl und schwatze mir länger, denn bevor Patroklos den Tag des Geschickes erreichte, war ich an noch im Herzen geneigt, zu schonen der Troer. Viel auch führt ich gefangen hinweg und verkaufte sie lebend. Doch nun fliehe den Tod nicht einer auch, welchen ein Dämon hier vor Ilios Mauern in meine Hand mir gesendet. Aller Troer gesamt und am wenigsten Priamos Söhne, stirb denn, lieber, auch du! Warum wehklagst du vergebens? Starb doch auch Patroklos, der weit an Kraft dir voranging. Siehest du nicht, wie ich selber so schön und groß an Gestalt bin? Denn dem edelsten Vater gebar mich die göttliche Mutter. Doch wird mir nicht minder der Tod und das harte Verhängnis nahn, entweder am Morgen, am Mittag oder am Abend, wann ein Mann auch mir in der Schlacht das Leben entreißet, ob er die Lanze mir schnellt, ob auch ein Geschoss von der Senne. Also der Held, doch jenem erzitterten Herz und Kniee, fahren ließ er den Speer und saß ausbreitend die Hände beide. Doch Peleus Sohn, das geschliffene Schwert sich entreißend, stieß es hinein am Gelenke des Halses ihm, tief in die Gurgel, drang zweischneidig das Schwert, und vorwärts nun auf der Erde lag er gestreckt. Schwarz strömte das Blut und netzte den Boden. Ihn dann schwang der Peleid am Fuße gefasst in den Strom hin und mit jauchzendem Ruf die geflügelten Worte begann er: Dort nun streck im Gewimmel der Fische dich, die von der Wunde sorglos dir ablecken das Blut. Nie bettet die Mutter dich auf Leichengewand und wehklagt, sondern Skamandros trägt dich strudelnd hinab in des Meers weit offenen Abgrund. hüpfend sodann naht unter der flut schwarzschauernder fläche mancher fisch, um zu schmausen am weißen fette Lykaons. Treff euch weh, bis wir kommen zu Ilios heiliger Feste, ihr in stürzender Flucht, ich aber mit Mord euch verfolgend. Nicht ja einmal der Strom mit mächtigem Silbergestrudel rettet euch, welchem ihr oft so viel darbringet der Stiere und starkhufige Ross in die Flut lebendig versenket. Aber auch so vertilgt euch das Jammergeschick, bis ihr alle für Patroklos Mord mir gebüßt und das Weh der Achaier, die an den hurtigen Schiffen ihr tötetet, als ich entfernt war. Jener sprach's, doch der Strom ereiferte wilderes Herzens, und er erwog im Geist, wie er hemmen möcht in der Arbeit Peleus, göttlichen Sohn, und die Plag abwenden den Troern. Aber Achilleus indes mit weithin schattender Lanze sprang auf Asteropäos, ihn auszutilgen verlangend, Pelegons Sohn, den zeugte des Axios strömender Herrscher, Axios und Deriböa des Akessamenos Tochter, schön an Geburt die erste, geliebt vom wirbelnden Stromgott. Gegen ihn drang der Peleid, er dort aus dem Strome begegnend stand, zween Speer in den Händen, und Mut ihm haucht in die Seele Xanthos, dieweil er mit Zorn die ermordeten Jünglinge schaute, die der Peleid in den Fluten ermordete, sonder Erbarmen. Als sie nunmehr sich genaht, die Eilenden gegeneinander, rief zuerst anredend der mutige Renner Achilleus: Wer und woher der Männer, der mir zu nahn sich erkühnet, meiner Kraft begegnen nur Söhn unglücklicher Eltern? Ihm antwortete drauf des Pelegons edler Erzeugter: Peleus, mutiger Sohn, was fragst du nach meinem Geschlechte? Fern aus dem scholligen Lande Päonia führ ich die Scharen speerumragter Päonen zur Schlacht, und der elfte der Morgen leuchtet mir nun, seitdem ich in Ilios Mauern hineinging. Doch mein Geschlecht entstammt von des Axios strömendem Herrscher, Axios, der mit lieblichster Flut die Erde befruchtet. Dieser zeugte den Pelegon einst, und der Lanzenberühmte Pelegon mich, wie man sagt. Doch kämpfe nun, edler Achilleus. Also droht er daher, da erhob der edle Achilleus Pelions ragende Esch. Allein zwo Lanzen zugleich warf Asteropäos der Held, der rechts mit jeglicher Hand war. Eine traf des Schildes Gewölb ihm, aber hindurch nicht brach sie den Schild, denn es hemmte das Gold, die Gabe des Gottes. Aber die andere streift ihm den rechten Arm an der Beugung, daß ihm dunkeles Blut vorrieselte. Über ihm selbst dann stand sie gebohrt in die Erde, voll Gier im Fleische zu schwelgen. Jetzo schwang auch Achilleus die grad anstürmende Esche hin auf Asteropäos, ihn auszutilgen verlangend. Doch ihn selbst verfehlt er und traf das erhabene Ufer, das bis zur Hälft in das Ufer die eschene Lanze hineindrang. Peleus Sohn, das geschliffene Schwert von der Hüfte sich reißend, stürmte hinan mit Begier. Der strebte den Speer des Achilleus, aber umsonst dem Bocht zu entziehn mit nervichter Rechte. Dreimal erschüttert er jenen und mühte sich auszuziehen. Dreimal versagt ihm die Kraft, doch das vierte Mal dacht er im Herzen, biegend ihn abzubrechen, den eschenen Speer des Achilleus. Aber es nahte der Held mit dem Schwert und raubte ihm das Leben, denn er hieb in den Bauch am Nabel ihm, und es entstürzten alle Gedärme zur Erd, und dem Röchelnden starrten die Augen trüb in die Nacht. Doch Achilleus, daher auf den Busen sich werfend, nahm ihm das Waffengeschmeid und rief frohlockend die Worte: Lieg also, schwer magst du des hocherhabenen Kronions Söhne mit Streit angehen, obgleich von dem Strome du abstammst, denn du rühmst dich entstammt von des Stroms breitwallendem Herrscher. Doch ich preise mich selbst, vom gewaltigen Zeus zu entstammen. Mich ja erzeugte der Herrscher des myrmidonischen Volkes, Peleus, Aeakos Sohn, und den Aeakos zeugte Kronion. Drum, wie mächtig Zeus vor den Meer abrauschenden Strömen, so ist mächtig auch Zeus Geschlecht vor den Söhnen des Stromes. Auch ein gewaltiger Strom rauscht neben dir, möcht er dir etwa helfen, doch keiner vermag mit Zeus Kronion zu kämpfen. Gleich ihm wähnt sich auch nicht der mächtige Gott Achilleos, noch des Okeanos Kraft, des tief hinströmenden Herrschers, welchem doch alle Ström und alle Fluten des Meeres, alle Quellen der Erd und sprudelnde Brunnen entfließen. Dennoch scheut auch jener den Wetterstrahl des Kronion, und den entsetzlichen Donner, der hoch vom Himmel herabkracht. Sprach's, und hervor aus dem Bort entzog er die eherne Lanze. Ihn dann ließ er daselbst, nachdem er den Geist ihm genommen, hingestreckt auf dem Sande, bespült vom dunklen Gewässer. Ringsher schlängelten Aal und wimmelnde Fisch um den Leichnam, gierig das weiße Fett, das die Nieren umwuchs, ihm benagend. Selbst dann eilt er dahin zur reisigen Schar der Päonen, welche noch voll Angst am wirbelnden Strom umherflohn, als sie den Tapfersten sahn in schreckenvoller Entscheidung unter Achilleus Hand und gewaltigem Schwerte gebändigt. Dort den Thasilochos nun und Astypylos erschlug er und Mydon, Thrasios dann, auch Menessos und Aeneos, auch Ophelestes und noch mehr der Päonen erschlug der schnelle Achilleus, wenn nicht zürnend geredet des Stroms tiefstrudelnder Herrscher, der in Menschengestalt aufruft aus tiefem Gestrudel: Peleus Sohn, du wütest an Kraft und entsetzlichen Taten mehr als Mensch, denn immer begleiten dich waltende Götter. Wenn dir Zeus die Troer verlieh, dass du alle verderbtest, außer mir selbst sie verfolgend, erfülle mit Graun die Gefilde. Voll sind mir von Toten bereits die schönen Gewässer. Kaum auch kann ich annoch ins heilige Meer mich ergießen, eingeengt von Toten. So übest du Mord und Vertilgung. Aber wohlan, lass ab, ich staune dir, Völkergebieter. Ihm antwortete drauf der mutige Renner Achilleus: Solches gescheh, o Skamandros, du Göttlicher, wie du gebietest. Doch nicht raste mein Arm, die frevelen Troer zu morden, bis ich zur Stadt sie gescheucht und Hektors Stärke geprüfet, ob er im Kampfe vielleicht mich bändiget oder ich selbst ihn. Also der Held und stürzt in die Troer sich, stark wie ein Dämon. Jetzo begann zu Apollon des Stroms tiefstrudelnder Herrscher: Wehe, du achtest ja nicht Zeus' Sohn mit silbernem Bogen, was Kronion beschloss, der dir voll Ernstes geboten, Trojas Söhne mit Macht zu verteidigen, bis sich des Abends dämmernde Späte genaht, die scholligen Äcker beschattend. Jener sprach's, und Achilleus der Herrliche sprang in den Strudel hoch vom hängenden Bord. Da wütete schwellend der Strom her, all erregt er die Fluten getrübt und drängte die Toten, häufige, die ringsher ihn erfüllt, die getötet Achilleus. Diese warf er hinaus mit lautem Gebrüll, wie ein Pflugstier, an das Gestad und die Lebenden rings in den schönen Gewässern rettet er, eingehüllt in hochaufstrudelnde Wogen. Schrecklich umstand den Peleiden die trübe, geschwollene Brandung, schlug an den Schild dann schmetternd herab, und nicht auf den Füßen konnt er fest noch bestehn. Da faßt er die Ulm in den Händen, frisch von Wuchs, hochragend, doch jene, gestürzt aus den Wurzeln, riss das Gestad auseinander und sank, die schönen Gewässer hemmend mit dichtem Gezweig, und überbrückte die Fluten, ganz hineingestürzt, und der Held, aus der Tiefe sich schwingend, eilte dahin, durch die Ebene mit hurtigen Füßen zu fliegen. Angstvoll, noch nicht ruhte der Schreckliche, sondern er stürzt ihm nach mit dunkelnder Flut, dass er hemmen möcht in der Arbeit Peleus göttlichen Sohn und die Plag abwenden den Troern. Aber Achilleus entsprang, soweit die Lanze dahinfliegt, ungestüm wie der Adler, der schwarzgeflügelte Jäger, welcher der mächtigste ist und geschwindeste aller Gevögel. Diesem gleich hinstürmt er, das Erzgeschmeid um den Busen, rasselte grauses Getöns, und seitwärts jenem entschlüpfend floh er. Allein nachrauschte der Strom mit lautem Getös ihm, wie wenn ein wässernder Mann von des Bergquells dunklem Gesprudel über Saat und Gärten den Lauf der Gewässer daherführt. Und in der Hand die Schaufel den Schutt wegräumt aus der Rinne. Jetzo strömt es hervor, und die Kieselchen alle des Baches werden gewälzt, denn geschwinde mit rauschenden Wellen entstürzt es vom abschüssigen Hang und eilet zuvor auch dem Führer. Also erreichte der Strom mit wogender Flut den Achilleus, stets, wie rasch er auch war, denn stark vor Menschen sind Götter. Aber so oft ansetzte der mutige Renner Achilleus, fest ihm entgegenzustehn, da er schauete, ob ihn die Götter alle zur Flucht hinscheuchten, die weit den Himmel bewohnen. Naht ihm sofort das Gewoge des himmelentsprossenen Stromes, hoch die Schultern umspülend. Dann sprang er empor mit den Füßen, unmutsvoll in der Seel, und der Strom bezwang ihm die Knie, schräg anrollend mit Macht und den Staub den Füßen entreißend. laut wehklagt Achilleus, den Blick gen Himmel gewendet: Vater Zeus, daß auch keiner der Himmlischen nun sich erbarmet, mich aus dem Strom zu retten, wie gern dann duldet ich alles. Keiner indes ist mir der Uranionen so schuldig als die liebende Mutter, die mich durch Lüge getäuschet, denn sie sprach an der Mauer der erzumpanzerten Troer, sei mir zu sterben bestimmt durch Apollons schnelle Geschosse. Hätte mich Hektor getötet, der hier der tapferste aufwuchs, dann wär ein Starker erlegt und es raubt ein Starker die Rüstung. Doch nun ward zu sterben den schmählichen Tod mir geordnet, eingehemmt von dem mächtigen Strom, wie ein jüngerer Sauhirt, welcher im Regenbache versinkt, durchwatend im Winter. Als er es sprach, da traten Poseidon schnell und Athene, ihm zur Seite genaht, an Gestalt gleich sterblichen Männern, fügten ihm Hand in Hand und redeten tröstende Worte. Also begann vor ihnen der Erderschüttrer Poseidon: Nicht so bang, o Peleid, erzittere noch so verzagend, denn wir sind dir beid als helfende Götter genahet, mit Einwilligung Zeus, ich selbst und Pallas Athene. So nicht ward zu sterben im Strom dir geordnet vom Schicksal, sondern bald kehrt jener zur Ruh, und du selber erkennst es. Doch ermahnen wir dich aufs Fleißigste, wenn du gehorchest, lass nicht ruhn die Hände vom allverheerenden Kriege, eh in Ilios türmende Stadt du die Scharen der Troer eingehemmt, wer entrann. Doch wann Hektors Geist du geraubt hast, dann zu den Schiffen gekehrt, wir geben dir Ruhm zu gewinnen. Also redeten beid und eilten hinweg zu den Göttern. Jener nun drang, vom Gebot der Unsterblichen mächtig ermuntert, in das Gefild, und es wogte von weit ergossenen Wassern viel schönprangende Waffen der kampferschlagenen Männer, schwammen mit Leichen umher. Doch sprang er empor mit den Knien gegen die Flut grad aus, der Stürmende, welchen umsonst nun hemmte der breite Strom, denn mit Kraft erfüllt ihn Athene. Doch nicht ließ Skamandros vom Zorn ab, nein, noch ergrimmter eifert er Peleus Sohn und erhub hochwogige Brandung, mächtig empor sich bäumend, und laut zum Simois rief er: Bruder, wohlan, die Gewalt des Mannes da müssen wir beid itzt bändigen oder sofort des herrschenden Priamos Feste wirft er in Staub, denn die Troer bestehn ihn nicht im Getümmel. Auf denn und hilf in Eil und erfülle den Strom mit Gewässern rings aus den Quellen der Berg und ermuntere jeglichen Gießbach. Hoch nun erhebe die Flut und rolle mit donnernder Woge Blöck und Steine daher, dass den schrecklichen Mann wir bezähmen, welcher die Schlacht durchherrscht und gleich den Unsterblichen schaltet. Nicht soll, mein ich, die Kraft ihn verteidigen oder die Bildung, noch die prangenden Waffen, die sollen mir tief in dem Sumpfe liegen, von häufigem Schlamme bedeckt, und ihn selber umwälz ich rings mit Sand in den Schwall von Muscheln und Kies ihn verschüttend. Hoch, dass selbst sein Gebein nicht aufzusammeln vermögen, Argos Söhn im unendlichen Wust, den ich über ihn ausgoss. Dort soll das Denkmal sein des Gestorbenen, und er bedarf nicht, dass ihm ein Rasengrab die bestattenden Danaer häufen. Sprach's und drang auf Achilleus in trüb aufstürmender Brandung, laut mit Schaum anrauschend und Blut und gewirbelten Leichen. Purpurbraunes Gewoge des Himmel entsprossenen Stromes wallete hochgetürmt und schlug auf den Peleionen. Here nunmehr schrie auf, voll großer Angst um Achilleus, dass ihn mit Macht wegraffte des Stroms tiefstrudelnder Herrscher. Schnell zu Hephaistos gewandt, dem lieben Sohne, begann sie: Hebe dich, Sohn Hephaistos, du Hinkender, deiner Gewalt ist, achten wir, gleich im Kampfe der mächtig strudelnde Xanthos. Auf denn und hilf in Eile mit lodernden Flammen erscheinend. Aber ich selbst will gehen, den West und den schaudernden Südwind schnell von dem Meergestade zum heftigen Sturm zu erregen, welcher das Heer der Troer mit Mann und Waffen verbrenne, schreckliche Glut forttragend. Doch du ans Gestade des Xanthos zünde die Bäum, auch ihn selber durchlodere, aber durchaus nicht werde durch freundliche Worte zurückgewandt noch Bedrohung. Eher nicht lass deine Gewalt ruhn, als wann ich selber rufe das laute Gebot, dann zähme die Glut der Vertilgung. Jene sprach's, doch Hephaistos ergoß den entsetzlichen Glutstrahl. Erst durchflog das Gefilde die Glut und verbrannte die Toten, häufige, die ringsher es erfüllt, die getötet Achilleus. Ganz ward trocken das Feld und gehemmt das blinkende Wasser, wie wenn in herbstlicher Schwüle der Nord den gewasserten Garten, alsobald austrocknet und fröhlich es schaut der Besteller. So ward trocken das ganze Gefild und die Leichname ringsum brannten. Da stürmte der Gott in den Strom hellleuchtende Flamme. Brennend standen die Ulmen, die Weidichte und Tamarisken, brennend der Lotos umher, Riedgras und duftender Galgant. Welche die schönen Gewässer des Stroms weit wuchernd umsprosten. Angstvoll schnappten die Aal und die Fisch umher in den Strudeln, welche die schönen Gewässer durchtaumelten hiehin und dorthin. Matt von dem Flammenhauch des erfindungsreichen Hephaistos. Brennend auch wogte der Strom und redete, also beginnend: Keiner, Hephaistos, hält dir Obstand unter den Göttern, auch nicht ich verlange mit dir, Glutsprüher, zu kämpfen. Ruhe vom Streit, die Troer sofort, auch mag sie Achilleus treiben aus Ilios Stadt. Was acht ich des Streits und der Hilfe? Sprach's und brannt in der Glut, und es sprudelten seine Gewässer. So wie braust ein Kessel, gedrängt vom gewaltigen Feuer, wann er das Fett ausschmelzet des wohlgenähreten Mastschweins, ringsumher aufbrodelnd, umflammt von trockenen Scheitern. So durchglühte das Feuer den Strom und es brauste das Wasser. Nicht mehr floss er im Lauf, er stockt in der Lohe geängstet durch Hephaistos Gewalt des Erfindenden. Aber zur Here wandt er sich laut wehklagend und sprach die geflügelten Worte: Here, warum doch quälet dein Sohn so heftig vor andern meinen Strom? Ich habe mich dir ja minder verschuldet als die anderen alle, so viel beistehen den Troern. Doch nun will ich ja gern mich beruhigen, wenn du gebietest. Doch sei ruhig auch jener. Zugleich auch dieses beschwör ich: Niemals einem der Troer den grausamen Tag zu entfernen, nicht wenn Troja sogar in verheerender Flamme des Feuers loderte, rings entflammt von den kriegrischen Söhnen Achaias. Als sie solches vernommen, die lilienarmige Here, schnell zu Hephaistos gewandt, dem lieben Sohne, begann sie: Halt, mein Sohn Hephaistos, Gepriesener, nicht ja geziemt dir's, so den unsterblichen Gott der sterblichen wegen zu martern. Jene sprach's, da löschte der Gott sein entsetzliches Feuer. Schnell nun rollten zurück in den Strom die schönen Gewässer. Aber da Xanthos Mut so gedämpft war, beide von nun an ruheten sie, denn Here bezähmte sie, heftig erzürnt zwar. Doch die anderen Götter durchwütete Zank schwerlastend, ungestüm, denn getrennt tobt allen das Herz in den Busen. Laut nun erscholl der begegnenden Sturm, weit krachte der Erdkreis und hochrollende Donner drommeten. Ferne vernahm es Zeus auf Olympos Höhn, wo er saß, und es lachte das Herz ihm wonnevoll, da er sahe die Götter zum Kampfe sich begegnen. Jetzt nicht länger annoch verweilten sie. Siehe, voran drang Ares, der Schilddurchbrecher, und stürmt auf Pallas Athene, haltend den ehernen Speer. Und er rief die schmähenden Worte: Warum treibst du die Götter zum Kampf, schamloseste Fliege? Stürmischer Dreistigkeit voll, du tobst unbändiges Mutes. Weißt du noch, wie du Tydeus Sohn Diomedes gereizet, mir zu nahn, und du selber den strahlenden Speer mit den Händen, gerade daher gedrängt, den blühenden Leib mir verwundend. Jetzo sollst du mir alles berichtigen, was du verschuldet. Also der Gott, und stieß auf die quastumbordete Ägis, schrecklich und hehr, die auch Zeus niemals mit dem Donner bezähmte. Hierauf stieß mit gewaltigem Speer der blutige Ares. Doch sie wich und erhub mit nervichter Rechte den Feldstein, der dort lag im Gefilde, den dunkelen, rauen und großen, aufgestellt zur Grenze der Flur von Männern der Vorzeit. Hiermit traf sie des Wüterichs Hals und löst ihm die Glieder. Sieben Hufen bedeckte er im Fall und bestäubte das Haupthaar, und ihn umklirrte das Erz. Da lächelte Pallas Athene und mit jauchzendem Ruf die geflügelten Worte begann sie: Törichter, nie wohl hast du bedacht, wie weit ich an Kraft dir vorzugehen mich rühme, da mir voll Trotz du begegnest. Also magst du der Mutter Verwünschungen ganz nun büßen, welche von Zorn und Hass dir entbrannt ist, weil du verließest Argos Söhn und verteidigst die übermütigen Troer. Also redete jen und wandte die strahlenden Augen. Ihn dann führt an der Hand die Tochter Zeus Aphrodite, Ares, der schnell aufstöhnt, und kaum ihm kehrte der Atem. Aber da jen erblickte die lilienarmige Here, schnell zur Athene gewandt, die geflügelten Worte begann sie: weh mir, des ägiserschütternden Zeus, unbezwungene Tochter! Schau, wie dreist die Fliege den mordenden Ares hinwegführt aus dem entscheidenden Kampf durch den Aufruhr, hurtig verfolge! Jene sprach's, und Athene verfolgte sie, freudiges Herzens. Stürmend drang sie hinan und schlug mit mächtiger Hand ihr gegen die Brust, und sofort erschlafften ihr Herz und Kniee. Also lagen sie beid auf der nahrungsprossenden Erde. Jene mit jauchzendem Rufe begann die geflügelten Worte: Also müssen sie alle, so viel beistehen den Troern, künftig sein, wann sie Argos gepanzerte Söhne bekämpfen, ebenso kühn und dauerndes Muts, wie nun Aphrodite herkam, Ares zu helfen und meiner Stärke sich darbot. O, dann hätten wir längst schon ausgeruht von dem Kriege, weil wir Troja verheert, die Stadt voll prangender Häuser. Sprach's, da lächelte sanft die lilienarmige Here. Doch zu Apollon begann der Erderschüttrer Poseidon: Phöbos, warum so entfernt uns stehen wir? Nicht ja geziemt es, da schon andere begannen. O Schande doch, wollten wir kampflos beid hingehen zum Olympos, zum ehernen Hause Kronions. Hebe denn an, du bist ja der Jüngere, aber mir selbst nicht ziemet es, weil an Geburt ich vorangeh und an Erfahrung. Tor, wie erinnerungslos dir das Herz ist, selber ja des nicht denkst du, wie viel wir bereits um Ilios Böses erduldet, wir von den Göttern allein, als hergesandt von Kronion, wie ein ganzes Jahr dem stolzen Laomedon dienten, für bedungenen Lohn, und jener Befehl uns erteilte, ich nun selbst erbaute der Troer Stadt und die Mauer, breit und schön, der Feste zur undurchdringlichen Schutzwehr. Doch du weidetest, Phöbos, das schwer hinwandelnde Hornvieh, durch die waldigen Krümmen des vielgewundenen Ida. Aber nachdem des Lohnes Ziel die erfreuenden Horen endlich gebracht, da entzog mit Gewalt der grausame König uns den sämtlichen Lohn und entließ uns mit schrecklicher Drohung. Denn dir drohete jener, die Füß und die Hände zu fesseln und zum Verkauf dich zu senden in fern entlegene Inseln. Ja, er verhieß, uns beiden mit Erz die Ohren zu rauben. Also kehreten wir mit erbitterter Seele von jenem, zornvoll wegen des Lohns, um den der Versprecher getäuschet. dessen Volke nunmehr willfahrest du, nicht mit uns andern, trachtend, wie ganz hinstürzen die frevelen Troer von Grund aus, schrecklich vertilgt mit Kindern zugleich und züchtigen Weibern. Ihm antwortete drauf der treffende Phöbos Apollon: Herrscher des Meers, dir selbst nicht wohlbehaltenes Geistes, schien ich, wofern mit dir der Sterblichen wegen ich kämpfte, Elender, die hinfällig wie grünes Laub in den Wäldern jetzo in Kraft aufstreben, die Frucht der Erde genießend, jetzo wieder entseelt dahinfliehen. Auf denn, in Eile, ruhen wir beide vom Kampf, und jen entscheiden ihn selber. Also sprach Apollon und wandte sich, scheuend in Ehrfurcht, wieder des Vaters Bruder den Arm der Gewalt zu erheben. Doch ihn strafte die Schwester, die Herrscherin streifendes Wildes, Artemis, fröhlich der Jagd, und rief die höhnenden Worte: Fliehest du schon, Ferntreffer, und hast den Sieg dem Poseidon ganz nun eingeräumt und umsonst den Ruhm ihm gegeben? Tor, was trägst du den Bogen, den nichtigen Tand an der Schulter? Dass ich nimmer hinfort dich hör im Palaste des Vaters prahlend drohn, wie vordem im Kreis der unsterblichen Götter, kühn entgegen zu kämpfen dem Meerbeherrscher Poseidon. Jene sprach's, doch nichts antwortete Phöbos Apollon. Aber es zürnete Zeus, ehrwürdige Lagergenossin: Wie doch wagst du anitzt, schamloseste Hündin, mir selber obzustehn? Schwer magst du mit mir dich messen an Stärke, trotz dem Geschoss, das du trägst. Denn sterblichen Frauen zur Löwin setzte dich Zeus und gab, dass du mordetest, die dir gelüstet. Wahrlich, besser dir wär es, die Bergscheusale zu fällen oder flüchtige Hirsch als höherer Macht zu bekämpfen. Aber gefällt auch des Kampfes Versuch dir, auf, so erkenne, wie viel stärker ich sei, da du mir voll Trotzes dich darstellst. Sprach's und ergriff mit der linken ihr beide Händ an dem Knöchel, nahm mit der rechten sodann von der Schulter ihr Bogen und Köcher, schlug damit dann lächelnd das Angesicht um die Ohren ihr, die zurück sich gewandt, und die Pfeil entsanken dem Köcher. Weinend floh die Göttin nunmehr, wie die schüchterne Taube, welche, vom Habicht verfolgt, in den höhligen Felsen hineinfliegt, tief in die Kluft. Noch nicht war erhascht zu werden ihr Schicksal. Also floh sie weinend hinweg und ließ ihr Geschoß dort. Aber zu Leto sprach der bestellende Argoswürger: Leto, mit dir zu streiten sei ferne mir, denn zu gefahrvoll ist der Kampf mit den Weibern des schwarzumwölkten Kronion. Darum getrost nur immer im Kreis der unsterblichen Götter, rühme dich, dass du mir obgesiegt durch gewaltige Kräfte. Sprach's, da sammelte Leto das krumme Geschoß und die Pfeile, andere anderswoher, wie im wirbelnden Staub sie gefallen. Als sie nunmehr sie genommen, enteilte sie hin zu der Tochter. Jene kam zum Olympos, zum ehernen Hause Kronions. Weinend setzte sich dort auf des Vaters Knie die Jungfrau, und es erbebt ihr feines Gewand von Ambrosia duftend. Herzlich umarmte sie Zeus und begann mit freundlichem Lächeln: Wer misshandelte dich, mein Töchterchen, unter den Göttern, sonder Scheu, als hättest du öffentlich Frevel verübet? Ihm antwortete drauf die Jägerin, lieblich im Kranze: Vater, dein Weib hat mir Leides getan, die erhabene Here, welche die himmlischen Götter zu Zank und Hader empöret. Also redeten jen im Wechselgespräch miteinander, aber Apollon ging in Ilios heilige Feste, denn ihm sorgte das Herz um die wohlgegründete Mauer, dass nicht trotz dem Verhängnis die Danaer heut sie verheerten. Doch zum Olympos eilten die anderen ewigen Götter, die voll zürnendes Grams und jen hochprangendes Ruhmes, saßen sodann um den Vater, den Donnerer. Aber Achilleus mordete Trojas Söhne zugleich und stampfende Rosse, wie wenn wallender Rauch zum weiten Himmel emporsteigt, aus der brennenden Stadt, erregt vom Zorne der Götter. Allen schafft er Arbeit, und vielen auch Jammer erzeugt er. Also schuf den Troern Achilleus Arbeit und Jammer. Dort stand Priamos jetzo, der Greis, auf dem heiligen Turme, schauend auf Peleus Sohn, den Gewaltigen, und wie vor jenem fliehender Troer Gewühl hertummelte, nirgend auch Abwehr noch erschien. Wehklagend vom Turm nun stieg er zur Erde und gebot an der Mauer den rühmlichen Hütern des Tores: Öffnet die Flügel des Tors und haltet sie, bis sich die Völker all in die Stadt eindrängen, die Fliehenden, denn der Peleide tobt dort nahe dem Schwarm. Nun, sorg ich, droht uns ein Unheil, aber sobald in die Mauer sie eingehemmt sich erholen, schließt dann wieder das Tor mit dicht einfugenden Flügeln. Denn ich besorg, uns stürmt der verderbliche Mann in die Mauer. Jener sprach's, und sie öffneten schnell, wegdrängend die Riegel, und die gebreiteten Flügel erretteten. Aber Apollon eilte hinaus, um begegnend die Not der Troer zu wenden, jene gerad auf die Stadt und die hochgetürmete Mauer, ausgedörrt vom Durste, mit Staube bedeckt. Aus dem Blachfeld flohn sie, doch rasch mit der Lanze verfolget er, wild ihm von Wahnsinn tobte beständig das Herz, und er wütete, Ruhm zu gewinnen. Jetzt hätt Argos Volk die türmende Troja erobert, wenn nicht Phöbos Apollon den Held Agenor erweckte, ihn, des Antenors Sohn, den untadligen, tapferen Streiter. Kühneren Mut ihm haucht er ins Herz, und selber zur Seit ihm stand er, um abzuwehren die schrecklichen Hände des Todes. Dicht an die Buche gedrängt, ringsher in Nebel sich hüllend. Jener, sobald er gesehn den städteverwüster Achilleus, stand und vieles bewegt, unruhig sein Geist, wie er harrte. Tief aufseufzt er und sprach zu seiner erhabenen Seele: Wehe mir doch, wofern ich hinweg vor dem starken Achilleus fliehe des Wegs, wo die andern in scheuem Gewirr sich ergossen. Dennoch wird er mich fahn und gleich dem Feigsten erwürgen. Aber lass ich jene gescheucht die Gefilde durchstummeln vor dem Peleiden Achilleus und fliehe gewandt von der Mauer nach dem idäischen Felde mit Schnelligkeit, bis ich erreichet Idas gewundene Tal und im dichten Gesträuch mich verborgen. Dann am Abende könnt ich, nachdem ich im Strome gebadet, abgekühlt vom Schweiße, gen Ilios heimlich zurückgehen. Aber warum bewegte das Herz mir solche Gedanken? Wenn er nur nicht von der Stadt mich feldwärts fliehenden wahrnimmt und nachstürmendes Laufs einholt mit hurtigen Füßen, nimmer annoch entrönn ich dem Tod und dem grausen Verhängnis, denn zu sehr an Gewalt vor allen Geborenen ragt er. Aber wofern vor Ilios Stadt ihm entgegen ich wandle, ist ja auch jenem der Leib dem spitzigen Erze verwundbar. Auch ein Geist beseelet ihn nur, und sterblich wie andere nennen sie ihn. Doch Zeus, der Donnerer, schenket ihm Ehre. Sprach's, und gefasst den Achilleus erwartet er, und in dem Busen strebt ihm das mutige Herz zu kämpfen den Kampf der Entscheidung. Wie wenn kühn ein Pardel aus tief verwachsenem Dickicht anrennt gegen den jagenden Mann und weder im Herzen zagt, noch erschrocken entflieht, nachdem das Gebell ihn umtönte. Denn ob jener ihn stechend verwundete oder auch werfend, dennoch, selbst von der Lanze durchbohrt schon, rastet er niemals, stürmend, bevor er jenen erreicht hat oder dahinsinkt. Also Antenors Sohn, der tapfere Streiter Agenor. Nicht begehrt er zu fliehen, bevor er versucht, den Achilleus, sondern sich selbst vorstreckend den Schild von gerundeter Wölbung, zuckt er die Lanz auf jenen daher und rief mit Getön aus: Wohl, schon hast du im Herzen gehofft, ruhmvoller Achilleus, diesen Tag zu verheeren, die Stadt der mutigen Troer. Törichter, traun, noch viel soll des Elends werden um jene, weil wir an noch so viel und so tapfere Männer darin sind, die für Eltern zugleich und blühende Weiber und Kinder Ilios Feste beschirmen. Doch deiner harrt das Geschick hier, du entsetzlicher Mann und unerschrockener Krieger. Sprach's und den blinkenden Speer aus gewaltiger Rechte versandt er, traf und verfehlte nicht das Schienbein unter dem Knie, das ringsher ihm die Schiene des neugegossenen Zinnes tönte mit schrecklichem Klang, doch es prallte das Erz vom Getroffenen ab und durchbohrete nicht, gehemmt von der Gabe des Gottes. Auch der Peleid itzt drang auf den göttergleichen Agenor, wütend. Doch nicht verstattet Apollon, Ruhm zu gewinnen, sondern hinweg ihn rafft er und rings mit Nebel umhüllend, ließ er ihn ruhig nunmehr aus Schlacht und Getümmel hinweggehen. Aber den Peleionen mit List entfernt er vom Volke, denn der treffende Gott in Agenors Bildung erscheinend trat ihm nah vor die Füß und eilendes Laufes verfolgt er, während er jenem annitzt nachlief durch Weizengefilde, welcher, gewandt zum wirbelnden Strom des tiefen Skamandros, wenig zuvor ihm entrann, denn mit List verlockt ihn Apollon, dass er beständig ihn hofft, im fliegenden Lauf zu erhaschen. Kamen indes einflüchtend die anderen Troer mit Haufen, herzlich erwünscht in die Stadt, die umher von Gedrängten erfüllt ward. Keiner vermocht anjetzt vor der Stadt und der türmenden Mauer, andere noch zu erwarten und umzuschauen, wer entflohen sei und wär gefallen im Streit. Nein, herzlich erwünscht in die Feste strömten sie, wen die Schenkel und hurtigen Kniee gerettet. Ende von 21. Gesang.